push my fingers into my eyes. It's the only thing that slowly stops the ache, but it's made of all the things I have to take. Jesus, it never ends, it works its way inside. If the pain goes on, I'm not gonna make it. Das, was ihr gerade gehört habt, war eines der bekanntesten Lieder von Slipknot, nämlich Duality. Und ich bin heute hier, oder beziehungsweise ihr hört euch das heute an, und klar, weil ich es ins Netz gestellt habe, aber ich nehme das deshalb auf, weil ich dem Andi versprochen habe, dass ich etwas über den Hetivari noch sagen werde. Wenn ihr euch den ersten Stream, wo der Roman, der Andi und ich gemeinsam drauf sind, angehört habt, dann wisst ihr auch, dass da noch was kommen muss von mir. Und jedenfalls will ich das heute tun. Und der Andi hat mich damals gefragt, ob ich ein Hetivari bin. Ich habe mir das jetzt überlegt und ich bin dabei auf den Schluss gekommen, dass jeder ein Hetivari ist. Jeder hat gewisse Ängste. Manche sind so groß, dass man sie nicht überwinden kann. Und eben deshalb hat jeder von uns einen Hetivari in sich. Das ist aber kein Problem, denn hätten wir keinen Hetivari, dann würden wir uns wahrscheinlich dauernd in irgendwelche Dinge reinstürzen, die uns dann früher oder später in den Ruin treiben würden oder die uns umbringen oder irgendetwas in der Richtung. Ich habe aber noch immer nicht erklärt, warum ich gerade jetzt mit dem Lied von Slipknot angefangen habe. Ganz einfach erklärt, Slipknot ist eins meiner Lieblingslieder zum Singen unter der Dusche. Ich singe eigentlich jedes Mal, wenn ich duschen gehe, wenn ich allein duschen gehe zumindest. Nichts Falsches denken, bitte. Aber ja, unter der Dusche habe ich meine besten Ideen und meine schönsten Träume. Ich weiß da unter der Dusche plötzlich auf einmal ganz genau, was ich in 2 Jahren tun werde. Jetzt, wo ich hier vom Computer sitze und das aufnehme, habe ich keine Idee davon, keinen blassen Schimmer. Unter der Dusche geht es mir immer super und da kann ich alles tun. Erinnert mich jetzt gerade so nebenbei ein bisschen an das Lied von Fahr in Urlaub. Aber egal. Und jedenfalls, sobald ich aus der Dusche rausgehe und mich abgetrocknet habe und es ist wieder kalt, dann kommt der Hetivari, den ja jeder in sich trägt, wieder zurück und ja, ist halt da. Allerdings glaube ich nicht, dass der Hetivari, den ich in mir habe, allzu stark ausgeprägt ist, weil ich tue eigentlich immer das, worauf ich Lust habe. Natürlich lasse ich mich auch gern mal zu was anderem überreden. Bin ja kein Egoist, aber eigentlich gibt's nichts, was ich nicht tun würde, wenn ich's wollte. Ja, das war jetzt mein Beitrag zum Thema Hetivari. Mein erster übrigens, den ich ganz allein aufgenommen habe. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann schaut's mal wieder vorbei. Übrigens noch am Rande bemerkt, die Homepage, auf der dieser Track zu finden ist, finde ich echt super. Ich stelle da dauernd Fotos rein, auf der User Area, die eingerichtet hat. In der Shoutbox gibt es immer wieder neue Sachen. Der Andi freut sich auch immer, wenn man da was reinschreibt. Ich bin einer von denen, die da fast täglich drinnen sind, sofern ich einen Internetzugang habe. Daheim habe ich ja keinen. Aber es lässt sich immer wieder irgendwie organisieren. Also gut, dann schaut mal wieder vorbei auf www.ahandler.zaffen.at, glaube ich, heißt die Seite. Und ladet euch auch die ganzen anderen Streams runter von den anderen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.